mehr zu. Erlogen und erstunken. Wer glaubt, dass man Migration so steuert, ist der Realität fern und total bescheuert. Schaffen unser Deutschland da. Ein seelenloser, bunt gemischter Vielvölkerstaat sollen wir sein. So schaffen sie unser aller Massengrab. Das Gesetz des Dschungels nimmt schon lange seinen Lauf. Vergewaltigungen und Messerstechereien. Refugees welcome, hören wir die Narren schreien. Schaffen unser Deutschland ab. Ein seelenloser, bunt gemischter Vielvölkerstaat soll wir sein. So schaufeln sie unser aller Massengrab. Scheiße bauen, wird erschwert und fast unmöglich gemacht. Deutschland wird für viele zum rechtsfreien Raum.